schon fing alles an. So schön wie ein Roman. In deinen Armen, in deinem Blick fand ich die Liebe, fand ich das Glück. So schnell verging unser Mai. So schnell war alles vorbei. Nur noch in Träumen kommst du zu mir. Ich denk zurück, bin immer bei dir. So weit liegt heut die Zeit, so weit die Seligkeit. Warum muss Liebe so schnell vergehen? Warum kannst du mich niemals verstehen? So schön alles an, so schön wie ein Roman. Die große Liebe, das weißt du ja, bleibst du für mich, was immer geschah.